Kapitel 5 Verben Passiv mit Modalverben Übung 2 Was muss noch alles vor der Abreise gemacht werden? Ergänzen Sie mündlich oder schriftlich. Beispiel A Die Koffer noch packen. Die Koffer müssen noch gepackt werden. A Die Koffer noch packen. Die Koffer müssen noch gepackt werden. B. Den Schlüssel zu den Nachbarn bringen. Der Schlüssel muss noch zu den Nachbarn gebracht werden. C. Die Blumen noch einmal gießen. Die Blumen müssen noch einmal gegossen werden. D. Die Medikamente aus der Apotheke holen. Die Medikamente können aus der Apotheke geholt werden. E. Die Ausweise nicht vergessen. Die Ausweise dürfen nicht vergessen werden. Jetzt kann der Urlaub beginnen.